Miss Henshaw, ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Natürlich, schießen Sie los. Was möchtest du Miss Henshaw fragen? Um über Father Joe zu sprechen, wähle Track 18. Um über die Fulanis zu sprechen, wähle Track 19. Wenn Miss Henshaw etwas über sich erzählen soll, wähle Track 20. Wähle jetzt den gewünschten Track.